Haydi aç. Guten Tag, mein Name ist Yusuf Seçkin. Ich bin heute der zuständige Arzt für Sie und werde das Erstgespräch mit Ihnen führen. Erstmal benötige ich ein paar persönliche Daten von Ihnen und dann sprechen wir über Ihre aktuellen Beschwerden. Falls Sie Fragen haben, zögern Sie bitte nicht, mich zu unterbrechen. Wie heißen Sie denn? Ich heiße Josef Meister. Könnten Sie bitte Vor- und Nachnamen langsam buchstabieren? J O S E F Josef F. A I S T I R Meister. Wie alt sind Sie, Herr Meister? Ich bin 72 Jahre alt, Herr Doktor. Ihr Geburtsdatum bitte. 31. Dezember 1953. Wissen Sie, wie groß Sie sind? Ich bin 1,78 Meter. Ihr Gewicht bitte? 59 Kilogramm. 59 Kilo. Haben Sie einen Hausarzt oder eine Hausärztin? Ja, natürlich. Mein Hausarzt heißt Herr Dr. Müller. Was fühlt sich heute zu uns, Herr Meister? Ja, Doktor, ich habe Rückenschmerzen seit 3 oder 5 Monaten, ja. Seit 3 oder 4 Monaten. Ja, ungefähr, ja. Seit 5 Monaten, ja. Wie stark sind die Schmerzen auf einer Skala von 1 bis 10, wobei 10 am stärksten ist? Ja, am Anfang wurde es 3 oder 4, aber momentan 5 bis 6. 5 bis 6. Ja. Hatten Sie einen Unfall? Nein, ich hatte keinen Unfall, Herr Doktor. Wo genau tut es Ihnen weh? Mein Unterrücken. Links oder rechts? Ich habe nicht bemerkt, ganz Rückenschmerzen ich habe. Lendenbereich, oder? Nein, ich bin nicht sicher, aber ich fühle mich ganz Rückenbereich. Aber unten. Ja, unter, ja. Könnten Sie bitte diese Schmerzen genauer beschreiben? Dumpf, stechend oder Ja, Ziehend. drückend und stechend. Aber wissen Sie, Doktor, ich habe auch eine Wasserlassen-Probleme. Ich muss viele Mal, besonders nachts, auf die Toilette gehen, ja. Seit wann haben Sie diese Probleme? Seit 3 Monaten. Seit 3 Monaten. Haben Sie Schwierigkeiten beim Wasserlassen? Ja, Sie haben mich. Brennendes Wasserlassen, oder? Ja, ich habe brennende Wasser lassen und ich habe das Gefühl, dass ich mein Harn ist nicht leer ist nach dem Wasser lassen. Ich fühle. Sie können Ihre Wasserlassen nicht entleeren können, oder? Nicht Ja, entleeren. Sie haben recht, ja. Ich habe das Gefühl, dass meine Blase nach dem Wasserlassen nicht leer ist. Verstehe. Wie oft gehen Sie zur Toilette? Ja, besonders nach 3 bis 5 Mal. 3 bis 5 Mal. Tagsüber? Ja, tagsüber, aber besonders nacht. Ja, tagsüber, wie oft gehen Sie zur Toilette? Ja, ungefähr 8 oder 10. Ungefähr sen. Ja, ist es ist es ist sehr wechselnd, Doktor. İşte. Manchmal sechs, manchmal acht, manchmal zehn. Wie sieht Ihr Urin aus? Dunkel. Haben Sie Fieber? Ich habe nicht bemerkt, Doktor. Aber ja, ich fühle mich ein bisschen fiebrig, aber ich habe nicht gemessen. Haben Sie Schüttelfrost, Nachtschweiß? Ich habe keine Nachschweiß, aber Schüttelfrost, aber ja, ich habe Nachschweiß, ja, Sie haben recht. Strahlen die Schmerzen irgendwohin aus? Nein, ich habe nicht bemerkt. Ich habe immer ganz Rückenbereich Schmerzen. Haben Sie Schmerzen im Leistenbereich? Ich habe nicht bemerkt, Doktor. Nein. Ich habe Rückenschmerzen. İşte. Haben Sie dagegen irgendwelche Medikamente genommen? Ja, ich bin viele Mal bei meine Hausarzt gewesen, aber Wegen dieser Schmerzen, oder? ja, wegen dieser Schmerzen viele Mal seit 6 Monaten. Mein Hausarzt hat mir gesagt, sie altemen ist, es ist normal. Sie empfehlen mir viele Wasser trinken. Nehmen Sie keine Medikamente bisher. Nicht ärztliche Empfehlung, aber habe ich viele Mal Ibuprofen 800 Milligramm eingenommen, aber es wurde mir ein bisschen geholfen, Herr Doktor. Bisschen, Ja. bisschen. Verstehe. Aber ich habe diese Medikamente nicht regelmäßig eingenommen, bei Bedarf. Wurde bei Ihnen eine feste Diagnose gestellt? Nein, mein Hausarzt hat mir gesagt, dass ich altemen, es ist normal. İşte wurde bei Ihnen ein Ultraschall des Abdomens oder in anderer Körperregion durchgeführt? Ich hatte eine Anbieten von meinem Hausarzt, aber es ist mir gesagt, es ist normal. İşte. Hatten Sie das schon mal? Die Endliche Beschwerden? Ja, ich habe gesagt, ich habe seit jetzt oder eigentlich früher. Nein, vorher. Ja, ich habe gesagt, ja, vor 5 oder Nein, 6 Monaten. vor 3 Monaten, ich meine. Ja, ich Wann hatte. war die letzte Beschwerden? Ich habe gesagt, Herr Doktor, ich habe diese Schmerzen immer seit sechs Ja, aber Monaten und verstehe, verstehe. seit 3 Monaten habe ich immer Wasserlassen-Probleme. Aber vor 3 Monaten haben Sie keine Beschwerden über diese Thema. Vor drei. Ja, Sie haben recht, ja. Zum Ersten. Sind die Beschwerden plötzlich oder allmählich aufgetreten? Anfang, es war plötzlich, aber im Verlauf der Zeit es ist immer schlimmer geworden. Gibt es irgendetwas, das die Schmerzen schlimmer oder besser macht? Schmerzen oder Wasser lassen? Beide. Ja, wenn ich bin beim Bewegung, die Schmerzen schlimmer geworden, ja. Aber mit dem Wasserlassen habe ich nicht bemerkt, irgendwelche Bewegung oder körperliche Haltung, ja Doktor. Verstehe. Haben Sie Atemnot, Husten? Nein, ich habe nicht bemerkt. Ist Ihnen Herzrasen oder Herzstolpern aufgefallen? Nein. Haben Sie Hautverfärbung bemerkt, Herr Meister? Ich habe nicht bemerkt, Herr Doktor. İşte. Haben Sie Schwellungen in irgendwelche Körperregion bemerkt? Ich habe nicht bemerkt. Das Bein geschwollen oder ist Nein. Ihr Bauch Nein. geschwollen? Nein. İşte. Ist Ihnen schwindelig? Ich habe nicht bemerkt, Doktor. Es ist normal. Ist Ihnen übel? Nein. Mussten Sie sich übergeben? Ich habe nicht bemerkt, nein. Können Sie gut schlafen? Deswegen ja, ich habe gesagt, Herr Doktor, ich muss Ja, mindestens ja Sie dreimal haben. nachtliche Wasser lassen. Und deswegen habe ich Schlafprobleme. Haben Sie Durchschlafstörungen, oder? Ja, Sie haben recht, ja. Richtig. Wie ist Ihr Appetit, Herr Meister? Normalerweise gut, ja, ich habe Ich gut. meine seit 3 Monaten. Nein, nein. Ja, ich verstehe. Ja, ich habe keine Appetitprobleme. Richtig. Haben Sie in letzter Zeit ab- oder zugenommen? Ja, Doktor, leider ich habe seit 6 Monaten 10 Kilo abgenommen. Seit 6 Monaten. Ja. Sankin. Beste Herr Meister. Herr Doktor, ich habe viel Angst. Mein Vater, vor 5 Jahren an Prostatkarzinoma gestorben. Mein sehr Beileid, Ja, Herr Meister. ich Bitte habe machen Sie Krebs. sich deswegen keine Sorgen. Krebs ist am schlimmsten. Bitte denken Sie am Anfang nicht am schlimmsten, Herr Meister. Okay. Wegen Prostatakarzinom. Vor 5 Jahren. Wie alt Ja. war er? 65 Jahre alt. Nein, nein, 85 Jahre alt, Entschuldigung. 80 Jahre. Ja. Haben Sie chronische Erkrankungen, Herr Meister? Ich habe Bluthochdruck seit 10 Jahren. Yani. Was nehmen Sie dagegen? Ich nehme Delix 5 Milligramm einmal morgens täglich ein. Haben Sie noch andere chronische Erkrankungen? Ja, ich habe chronische Lungenentzündung, Doktor. Seit wann haben Sie das? Es ist so lange, ungefähr 20 Jahren oder 25 Jahren, ja. Was nehmen Sie dagegen? Ich benutze ein Spray, aber wie Name ist, ich habe keine Ahnung jetzt. Ein Spray. Ja. Haben Sie noch andere Erkrankungen, Herr Meister? Das war's. Nehmen Sie Medikamente regelmäßig? Ja, ich habe gesagt, ich nehme Delix. Ja, außer Delix und Spray. Ja, ich habe bei Bedarf Ibuprofen eingenommen. Ja, ich habe gesagt, aber das war, ja. Ibuprofen. Wegen aktueller Beschwerden. Ja. Verstehe. Wurden Sie schon einmal operiert? Ich habe nie operiert, nein. Sie sind noch nie operiert. Gut. Haben Sie Allergien oder Unverträglichkeiten? Ich habe keine Allergie oder Unverträglichkeiten, Doktor. Gut. Und rauchen Sie, Herr Meister? Ja, ich rauche, ja, aber ich denke nicht viel. Ich rauche seit 20, 40 Jahren 2 Schachtel Zigarette. Seit 40 Jahren 2 Schachtel. Ja, Es ist viel, Doktor, ist es viel? Natürlich, es ist zu viel, Herr Meister. Das ist Aber gefährlich für Ihre Gesundheit. ich liebe Rauch, ja. Ich verstehe, aber ich empfehle Ihnen, mit dem Rauchen so schnell wie möglich aufzuhören. Aufhören. Okay. Verstehe. Wie viele Zigaretten rauchen Sie täglich momentan? Zwei Schachteln. Zwei Schachtel, ja. Zwei Schachtel. Trinken Sie Alkohol? Gelegentlich zwei oder bis mal zwei oder dreimal pro Woche ein Glas Wein oder ein Glas ein Flasche Bier. Zwei bis dreimal. Ja, pro Woche, ja. Bitte nehmen Sie die folgende Fragen nicht persönlich. Aus medizinischen Gründen fragen wir immer, haben Sie Erfahrung mit Drogen? Was ist Drogen, Doktor? Marihuana, Ja. Haschisch. Ah, ja, nein, nein. Ich habe keine Droge probiert. Gut, ich freue mich. Treiben Sie regelmäßig Sport, Herr Meister? Ja, Doktor, ich bin so müde und ich möchte Sport treiben, aber ich bin so müde und erschöpft. Ja, nein, ich treibe keinen Sport. Sie sind müde. Ja. Seit wann fühlen Sie sich müdig? Seit 3 Monaten. Sind Sie verheiratet? Ja, ich bin verheiratet. Wie wohnen Sie? Ich wohne mit meiner Frau. Haben Sie Kinder? Ich habe 3 Kinder. Drei. Sind Sie gesund? Ja. Gott sei Dank, ja. Gut. Was sind Sie vom Beruf, Herr Meister? Ich bin Rentner. Ich bin Rentner. 72 Jahre alt, Herr Doktor. Ja, was waren Sie vom Beruf? Ja, ich habe Arbeit als Taxifahrer. Taxifahrer. Ja. Das war stressiger Beruf, oder? Ja, ich hatte viele Stress, ja. Ja, gibt es irgendwelche chronische Erkrankungen in Ihrer Familie? Sie haben schon gesagt, dass Ihr Vater an Prostatkarzinom verstorben Ja. ist. Meine Mutter ist 65 Jahre alt an Magenkarzinom verstorben, Doktor. Tut mir leid zu hören. Haben die beide noch andere chronische Erkrankungen, zum Beispiel Zuckerkrankheit, Bluthochdruck, Ja, erhöhter meine Mutter hatte Zuckerkrankheit Blutdruck? und mein Vater hatte Bluthochdruck. Bluthochdruck. Haben Sie Geschwister? Ich habe 2 Geschwister, aber ich habe keinen Kontakt. Keine. Sind Sie vollständig geimpft? Ja, ich bin vollständig geimpft. Gut. Waren Sie in letzter Zeit im Ausland? Nein, ich bin immer in Deutschland. Alles klar, Herr Meister. Meinerseits habe ich alle wichtigen Fragen gestellt. Möchten Sie noch etwas hinzufügen, Herr Ja, Meister? Doktor, ich habe gesagt, ich habe viel Angst. Was habe ich? Es ist zu früh, etwas Genaues zu sagen, Herr Meister. Jetzt werde ich eine körperliche Untersuchung durchführen. Danach werde ich Blut abnehmen und gegebenenfalls werde ich eine apparative Diagnostik veranlassen. Mit dem Ergebnis können wir entscheiden. Was ist Ich habe operativ? noch eine Frage. Haben Sie Blut im Urin bemerkt? Ja, ich habe gesagt, mein Urin war dunkel, aber Dunkel. ich habe keine Ahnung, dass die Blut oder andere. Verstehe. Bleibe ich im Krankenhaus, oder? Ja, bleiben Sie hier bitte. Jetzt werde ich eine körperliche Untersuchung durchführen. Okay, ich warte auf Sie, Doktor. Dankeschön. Ich bedanke mich. Transfer. Ich würde Ihnen gern einen neuen Patienten vorstellen, den ich eben in der Notaufnahme gesehen habe. Hätten Sie kurz Zeit? Ja, gerne. Es handelt sich um Josef Meister, einen 72-jährigen Patienten, Patienten geboren am 31.11.1953, 1,78 Meter groß, 59 Kilogramm schwer. Er stellte sich bei uns vor aufgrund seit 3 bis 4 Monaten bestehender, drückender, zunehmender, plötzlich aufgetretener Rückenschmerzen ohne Ausstrahlung. Die Schmerzintensität wurde am Anfang mit 3, momentan mit 5 bis 6 von 10 bewertet. Er hatte keinen Unfall. Wegen dieser Schmerzen sei ihm vielmal beim Hausarzt gewesen. Er habe dagegen Ibuprofen 800 eingenommen, aber es hat ihm ein bisschen geholfen. Ferner gab er an, diese Beschwerden zum ersten Mal gehabt zu haben. Als Begleitsymptomen liegen Dysuri, Pollakisuri, Dysuri und Pollakisuri. Er geht am Nachts 3 oder 3 bis 5 Mal zur Toilette, tagsüber 10 Mal. Die Frage nach Atemnot oder Dyspnoe, Husten, Tachykardie, Hautverfärbung, Ödema wurden verneint. In der vegetativen Anamnese sind folgende Beschwerden bekannt: Gewichtabnahme seit 6 Monaten, 10 Kilogramm, Nykturie, Insomnie wegen der Nykturie und Fieber. Er fühlt sich fiebrig sowie Nachtschweiß. An Vorerkrankungen leidet er seit 10 Jahren an arterieller Hypertonie. Dagegen nimmt er Delix 5 Milligramm morgens ein. Darüber hinaus leidet er seit 20 Jahren an COPD. Dagegen nimmt er Spray ein. Die Name des Sprays, die Name der Spray ist nicht erinnerlich. Er ist noch nie operiert. Es sind keine Allergien oder Unverträglichkeiten bekannt. Er ist Raucher, er rauche seit 40 Jahren 2 Schachtel Zigaretten täglich. Das heißt 80 Pack-Years. Er trinke 2 bis 3 Mal in einer Woche Bier oder Wein. Drogenkonsum wurde verneint. Er ist verheiratet. Er lebt mit seiner Ehefrau zusammen. Er habe 3 gesunde Kinder. In der Familienanamnese fand sich Diabetes mellitus bei der Mutter. Die Mutter ist mit 65 Jahren an Magenkarzinom verstorben. Arterielle Hypertonie beim Vater. Der Vater ist mit 59 Jahren, 89, Entschuldigung, 85 Jahren, 85 Jahren an Prostatkarzinom verstorben. Er ist vollständig geimpft. Die Reiseanamnese ist unauffällig. Meine Verdachtsdiagnose lautet auf Prostatakarzinom. Dafür spricht, er leidet an seit 3 bis 4 Monaten Rückenschmerzen, brennende Dysurie, Polyakysurie und Gewichtabnahme innerhalb 6 Monaten 10 Kilogramm. Differentialdiagnostisch kommen Divertikulitis, Magenkarzinom, Beninprostatevergrößerung in Betracht. Zur Diagnostik würde ich zunächst eine körperliche Untersuchung durchführen. Zuerst würde ich die Vitalparametern erfassen. Danach würde ich den Patienten inspizieren, palpieren und auskultieren. Bei der Palpation achte ich auf Abwehrspannung, Druckschmerzen, Loslassschmerzen und mögliche Organomegalie. Bei der Inspektion beurteile ich allgemeinen Zustand des Patienten und Hautfarbe des Patienten. Zu weiteren Abklärung werde ich Laboruntersuchungen durchführen, um das Blutbild, die Entzündungswerte, Leber- und Nierenwerte, PSA-Werte zu bestimmen. Bei der körperlichen Untersuchung werde ich auch eine digitale rektale Untersuchung durchführen. Bei der digitale rektale Untersuchung können wir Prostategewebe überprüfen und wenn ein Tumor es gibt, können wir den Tumor erkennen. Im nächsten Schritt würde ich apparative Diagnostik durchführen. Als apparative Diagnostik werde ich Ultraschall des Abdomens, Ultraschall des Prostat überprüfen oder durchführen. Danach werde ich CT des Abdomen durchführen. Sollte sich meine Verdachtsdiagnose bestätigen, würde ich den Patienten stationär aufnehmen. Zunächst werde ich eine venöse Zugang legen, um eine venöse Therapie zu ermöglichen. Ich werde eine urologische Konsil veranlassen, um die Therapie zu optimieren, Frau Oberärztin. Okay, danke für diese Informationen. Und hat der Patient Hämatürie oder gibt es Hämatürie? Er beschreibt dunkler Urin. Ich habe es gefragt, ich habe es ihm gefragt, haben Sie Blut im Urin bemerkt? Er sagte nur dunkler Urin. Okay, und Sie haben gesagt, der Patient mehrmals Hausarzt besucht hat. Aber hat der Patient bekannte Krankheit oder? Bisher leider keine feste Diagnose gestellt. Sein Hausarzt hat ihm gesagt, Sie sind alter Mensch, das ist ganz normal. Ganz normal. Ja. Okay, aber jetzt der Patient hat Fieber, Dysurie, Polyakysurie und manchmal Hämatürie. Ja, es könnte Wie Prostat Prostatkarzinom mit Zystitis oder Prostatitis sein. ja. Könnte es die beide sein. Okay. Gewicht Abnahme habe ich Prostatekarzinom gesagt. Okay. Dann welche Therapie möchten Sie zuerst beginnen? Die Therapie besteht in der Entfernung des betroffenen Gewebe der Prostatedrüse und zugehörigen Lymphknoten. Okay, Und, aber aber äh, eine Entzündung kann sein, oder? ja, äh, ja, ich werde auch eine Urinprobe-Untersuchung durchführen. Wenn und wie gesagt, ich werde Entzündungswerte überprüfen. Wenn er eine Entzündung oder Prostatit hat, werde ich Antibiotikumtherapie verabreichen. Wie zum Beispiel Ciprofloxacin. Okay, würden Sie eine Blutkultur abnehmen für diese Patienten? Wenn er Fieber hat, werde ich Blutkulturuntersuchung durchführen. Ja. Okay, wissen Sie oder erklären Sie, wie unterschieden Sie zwischen akuter Pyelonephritis oder akuter Akute Pyelonephritis erwarten wir die Schmerzen im Flankenbereich. Prostatitis? Akute Pyelonephritis erwarten wir die Schmerzen Unterbauch. Und wir können ein Prostatflüssigkeit Probe entnehmen. Flüssigkeit. Okay. Kein Problem. Sıvı Ja, ich weiß nicht. Okay. Möchten Sie diese Patienten zuerst eine Abdomen Ultraschall durchführen, dann ein CT ist Symbol. Ja. Okay. Könnten Sie uns Computertomographie erklären? Computertomographie ist eine bildgebende Methode, mit der können wir Organe und Gewebe und Knochen beurteilen, mit Hilfe von Röntgenstrahlung. Es enthält Röntgenstrahlung, aber nicht enorm oder nicht gering. Vor der Untersuchung sollten Sie nicht vorbereiten und nach der Untersuchung Sie können Ihren gewohnten Leben fortsetzen. Das ist eine schmerzfreie Untersuchung. Ja, schmerzfreie Untersuchung. Sie liegen ein Licht. Der Licht bewegt sich in einer ringförmigen Gerät oder Maschine. Wenn Sie dabei Angst haben, sagen Sie mir bitte, wir können ein Beruhigungsmittel geben. Ja, das ist alles. Okay. Hat der Patient Angst für Prostatkarzinome? Und was Ja, sein Vater ist an Prostatkarzinom verstorben. Sie leidet an Dysurie und Rückenschmerzen. Deswegen hat er Angst davor. Okay. Hat der Patient Schwester? Er hat zwei Geschwister, aber er hat keinen Kontakt mit ihnen. Okay. Und gibt es andere Fragen? Eine Prostatabiopsie durchführen. Ja, und um meine Verdachtsdiagnose bestätigen, würde ich eine Prostatabiopsie durchführen. Bei histologischen Untersuchung können wir diese Krankheit diagnostizieren. Und wie? Wie unter Ultraschall. Ultraschall. Aber jetzt oder nach dem Enfektion-Therapie? Ich bin mir nicht sicher. Okay, das ist genug für uns. Dankeschön. Guten Abend, Herr Rast. Heute habe ich einen neuen Patienten aufgenommen und würde Ihnen gerne den Patienten vorstellen. Haben Sie kurz Zeit für mich? Aber natürlich, bitteschön. Ja, es handelt sich um Josef Meister. Er ist 72 Jahre alt, 1,68 Meter schwer. Und 59 Kilo groß und 59 Kilogramm schwer. Der Patient stellte sich heute bei uns wegen seit 3 bis 5 Monaten bestehender, dauerhafter, dumpfer, stechender Dorsalgie ohne Strahlung vor. Dem Patient zufolge sind die Schmerzen plötzlich aufgetreten und im Verlauf der Zeit schlimmer geworden. Des Weiteren erwähnt er, dass die Schmerzen bei der Bewegung schlimmer werden. Er klagt über Fatigue, Nyktürie, Dysürie und Urin, Dunkelurin wie Hämatürie. Außerdem gibt er an, dass er abgeschwächte und gespaltene Harnstadt und sowie das Gefühl der Restharnbildung bemerkt habe. Der Patient hat deswegen bei ihrem Arzt viele Mal gewesen. Der Hausarzt hat ihm gesagt, dass normal ist und die Einnahme von Ibuprofen 600 Milligramm hat keine Verbesserung gebracht. Der Patient berichtet über eine Gewichtabnahme von 10 Kilogramm innerhalb von 6 Monaten. Die Frage nach Hautfarbe Veränderung, Juckreis, Neuse und Emesis wurde verneint. Die vegetative Anamnese ist unauffällig bis auf Pyrexie und Insomnie. An Vorerkrankungen nannte er seit 10 Jahren bestehende arterielle Hypertonie und 25 Jahren bestehende chronische obstrüktive Lungenerkrankungen. Er wurde nicht operiert. In Bezug auf Medikation nimmt er Delix 5 Milligramm einmal täglich an und er nimmt deswegen chronische obstrüktive Lungenerkrankungen ein Spray an, aber die Name die Wirkstoff sollte geklärt werden. Allergie Anamnese ist unauffällig. Er rauche seit 40 Jahren 2 Schachtel Zigarette. Er trinkt 2 bis 3 Mal pro Woche ein Glas Wein oder ein Flasche Bier. Drogen Konsum würde verneint. In Bezug auf Familienanamnese teilt mit, dass der Vater an Magen Karzinom mit 65 Jahre alt verstorben ist. Entschuldigung. Nochmal bitte. Die Mama, die Mutter, Entschuldigung, die Mutter. Und der Vater mit 85 Jahre alt an Prostatkarzinoma verstorben. Der Vater hatte arterielle Hypertonie, die Mutter hatte Diabetes mellitus. Er hat zwei Geschwister, aber er hat keine Kontakt. Er ist vollständig geimpft. Reiseanamnese ist unauffällig. Der Patient ist verheiratet und hat drei Kinder. Die Kinder sind gesund. Er ist jetzt Rentner. Er hat früher als Taxifahrer gearbeitet. Er wohne mit ihrer Frau. Ich gehe von einem Verdacht auf Prostatkarzinom aus. Der Patient dafür typische Symptome aufweist. Der Patient leidet unter Nikturi, Dysuri und Hämaturi. Außerdem der Patient hat abgeschwache Harnstall und das Gefühl der Restharnbildung bemerkt. Diese Symptome sprechen für Prostatkarzinoma. Außerdem, es gibt sehr wichtige Symptome wie Gewichtabnahme. Außerdem hat er viele Risikofaktoren. Zum Beispiel, der Vater wegen Prostatkarzinoma, der Vater ist an Prostatkarzinoma verstorben und er ist Alteman. Diese Risikofaktoren ist sehr wichtig für Prostatakarzinoma. Als Differentialdiagnose kommen auch. Moment mal, also sprechen die Rückenschmerzen für eine Prostatakarzinoma und warum? Ja, das ist nicht typisch für Prostatakarzinoma, aber ich denke, das ist mit einer Metastasen. Weil Prostatkarzinoma Metastase sehr über Knochen, ich denke. Ja. Und was würden Sie durchführen, um diese Situation aufzuschließen? Ich meine eine Metastase. Ich würde eine Sintigraphie durchführen, um mögliche Metastase zu beurteilen. Zuerst? Zuerst ich führe das CT des Abdomen durchführen. Vor der CT? Vor der CT es wäre Symbol eine Röntgen Knochen zweier Ebenen durchführen, ja. Es ist Okay. Symbol, ja. Sie haben recht, Herr Oberarzt. Okay, machen Sie sich bitte. Ja. Machen Sie sich weiter, ja. Ja, um meine Verdachtsdiagnose zu bestätigen, Entschuldigung, als Differentialdiagnose kommen Prostathypertrophie und Pyelonephritis, Divertikulitis in Betracht. Um meine Verdachtsdiagnose zu bestätigen, Warum denken Sie Divertikulitis? der Patient, es ist nicht Symbol. Ich denke. Nee. Also Ja, warum denken Sie so? der Patient hat lange Geschichte Rückenschmerzen, aber die Patient des Divertikulitis hat Bauchschmerzen, aber Ich Was habe nicht. erwarten Sie bei der Divertikulitis? Verstopfung, Obstipation und Durchfall und Bauchschmerzen und vielleicht manchmal Fieber. An welcher Seite warten Sie eine Bauchschmerzen? Linke Seite, besonders in linker Seite, ja. Okay. Ja. Um meine Verdachtsdiagnose zu bestätigen, werde ich zunächst den Patienten die Vitalparameter überwachen. Dann werde ich den Patienten körperliche Untersuchung. Welche Vitalparameter würden Sie kontrollieren? Fieber, das Fieber, weil der Patient hat Fieber und die Praxis ist nicht gemessen. Zunächst werde ich das Fieber messen. Danach vielleicht wir abtasten der Patient Pulse. Wenn der Patient haben Anämie wegen Karzinoma, es gibt möglich schnelle Pulse und der Patient hat Fatigue. Der Patient hat auch arterielle Hypertonie. Ich werde dem Patient Blut Tansiyon oder messen. Blutdruck. Blutdruck messen, ja. Okay. Okay, welche B-Symptome hat der Patient? Ja, der Patient hat Stuhlfrost, Nackenschweiß, Gewichtabnahme, Fieber, ja, Plexi. Das Symptome sprechen für B-Symptome, Herr Oberarzt. Okay, machen Sie weiter. Ja, bei der körperlichen Untersuchung achte ich darauf, ob Abwehrspannung, Loslassschmerzen, Druckschmerzen vorliegen. Bei der körperlichen Untersuchung, Warum hat ja. der Patient eine Bauchschmerzen? Warum kontrollieren Sie diese Symptome? Der Patient hat keine Bauchschmerzen, aber es ist möglich, irgendwelche Bauchprobleme auszuschließen. Ich werde Bauch palpieren, Wie zum Stomach palpieren. Beispiel? Zum Beispiel, Sie haben gesagt, Divertikulitis, es ist möglich, ja. Ja. Aber Okay. bei der körperlichen Untersuchung werde ich den Patienten digital rektal untersuchen. Das ist sehr wichtig. Würde ich dabei die Konture, die Größe und die Konsistenz der Prostata beurteilen. Es ist sehr besonders für der Patient. Neben körperliche Untersuchungen wäre Laboruntersuchungen sinnvoll, um umfassende diagnostisch zu gewährleisten. Dabei würde ich Blutbild, Entzündungsparameter, CRP, BSG und Prostata spezifisch Antigen, PSA bestimmen lassen. Danach würde ich Urintest und Urinkultur durchführen. Dann werde ich den Patienten Ultraschall, Abdomensonografi durchführen, um mögliche Abdomenprobleme auszuschließen. Und werde ich den Patienten Transrektalsonografi durchführen, um mögliche Prostata-Probleme genau erkennen. Okay, könnte Sie bitte also Transrektalsonographie erklären? Ja, Transrektalsonografie ist eine spezielle Untersuchung mit Ultraschallwellen. Wurden wir eine kleine ultraşal dur after fürün und via mit dir ultraşal werden eine Bild von Prostata das ist schmerz das ist schmerzlos Untersuchung, aber es ist bisschen unangenehm Untersuchungen. Vor der Untersuchungen sollte Patient ihre Blase entleeren. Nach der Untersuchungen gibt es keine bestimmte Beeinschränkungen. Sollte man ihre alte Wiegewohnheit fortsetzen, das ist keine Nadel und keine Kontrastmittel. Es gibt keine bestimmte Kontraindikationen. Manchen Fällen kann stattdessen andere Untersuchungsmethode wie CT des Abdomen oder andere, aber abhängig vom Krankbilder, Herr Oberarzt. Okay, wie würden Sie diesen Patienten behandeln? Stationär oder ambulant? Ja, der Patient hat jetzt Fieber und viele Angst. Zuerst werde ich den Patienten stationäre aufnehmen und einen Venenzugang vorlegen und Flüssigkeitszufuhr und Analgetika und gegebenenfalls Antibiotika verabreichen. Und werde ich den Patienten eine urologische Konsil anordnen, um meine Therapie zu optimieren. Und ich denke, wichtige Therapie ist chirurgisch. Vielleicht mikrochirurgik Operation. Aber es hängt um, es ab, as, aber ab, abhängig vom Stadium des Tumors. Okay. Gut, vielen Dank, mein Danke Kollege. schön, Herr Oberarzt.